Julie Roberts ist das gewesen. Julie Roberts, All I Want Is You hieß der Titel und die CD heißt Men and Mascara. Julie Roberts in South Carolina geboren, studiert, geht nach Nashville, findet dort einen Job als Assistentin eines Vizepräsidenten einer relativ großen Schallplattenfirma, schreibt Lieder, spielt diesem Vizepräsidenten die Songs vor und dann macht sie eine Platte und wird wahrscheinlich reich und berühmt. Julie Roberts, Men in Mascara, All I Want Is You. Sean Colvin nun mit dem Titelsong ihrer neuen CD und der Titelsong, der heißt These Four Walls, Sean Colvin.